Kapitel 8 Übung A2. Hören Sie ein Gespräch in einem Zeitschriftenladen. Notieren Sie die Namen der Zeitschriften und die Themen. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich bin gerade erst in Deutschland angekommen und möchte einige Zeitschriften kaufen. Was können Sie mir empfehlen? Wofür interessieren Sie sich denn? Vor allem für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dann würde ich Ihnen den Spiegel empfehlen. Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich und berichtet über politische Ereignisse in Deutschland und im Ausland. Die Artikel sind ziemlich lang, aber auch interessant. Ah, hier steht ja auch was über die deutsch-französischen Beziehungen. Diese Zeitschrift nehme ich auf jeden Fall. Und was für eine Zeitschrift ist die dort, rechts? Diese hier? Das ist die Geo, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift. Sie behandelt Themen aus Technik, Natur und auch Astronomie. In der letzten Nummer habe ich zum Beispiel einen spannenden Artikel über unser Sonnensystem gelesen. Gut, die nehme ich auch. Ach ja, und ich brauche noch etwas für meine Frau. Sie spricht sehr gut Deutsch und liest gern mal eine deutsche Zeitschrift. Vielleicht ist die Brigitte das Richtige für Ihre Frau. Sie beschäftigt sich mit Mode, Kosmetik, Familienleben und ein bisschen Psychologie ist auch immer dabei. Sie hat auch Interviews mit berühmten Leuten. Und viele Fotos. Die kaufe ich dann, wenn ich zurückfahre. Jetzt nehme ich erst einmal den Spiegel und Geo. Insgesamt macht das 9,50 Euro. Danke sehr. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.